haben sie. Sie lächelte mich an und diesen Blick vergess ich nie. Und was ich noch viel weniger vergessen kann: Sie kam nackt aus dem Badezimmer und sie war ein Mann. Was ist nur mit der Gesellschaft hier geschehen? Noch tiefer kann sie nicht untergehen. Ist sowas hier bei uns normal? Fördert sowas hier Anstand und Moral? Frauen sind Männer, Männer sind Frauen. Man kann seinen Augen nicht mehr trauen. Und die feinen Politiker dieses Landes fordern von uns noch mehr Toleranz. Neulich habe ich in der Zeitung ein Mädel gesehen. Sie war 14 und war schwanger und wusste nicht von wem. Irgendwie im Drogenrausch ist es wohl passiert. Und dass sie täglich Drogen nahm, hat keiner registriert. Sie war stets super drauf, ging auf Partys ein und aus. Ihre Eltern fanden's toll und machten sich nichts draus. Kam sie nachts nicht nach Hause, hat sich keiner was gedacht. Hauptsache die Party hat dem Mädel Spaß gemacht. Was ist nur mit der Gesellschaft hier geschehen? Noch tiefer kann sie nicht untergehen. Sind Alkohol und Drogen bei Kindern schon normal? Vielen Eltern sind die Kinder völlig egal. Sie glotzen lieber stundenlang ins Fernsehgerät, weil das Leben so am einfachsten vorübergeht. Familienleben und Erziehung ist vielen einerlei. Doch gibt es dann das Kindergeld, sind sie ganz vorn mit dabei. Direktor aus der Schule raus, denn sie kannten sich politisch einfach zu gut aus. Sie glaubten nicht die Lügen, die man ihnen auferlegt, und man muss denen doch zeigen, dass das so nicht geht. Wer unangenehme Fragen stellt, den will man hier nicht sehen. Viel lieber sieht man jene, die die Geschichte verdrehen. Schnauze halten heißt das Wort, und das muss man doch kapieren. Und wir müssen diesen Schwachsinn hier auch noch finanzieren. Was ist bloß mit der Gesellschaft hier geschehen? Noch tiefer kann sie nicht untergehen. Für die eigene Meinung von der Gesellschaft isoliert. Und stellt man noch mehr Fragen, wird man inhaftiert. Was ist bloß mit der Gesellschaft hier geschehen? Noch tiefer kann sie nicht untergehen. Was ist bloß mit der Gesellschaft hier geschehen? Noch tiefer kann sie nicht untergehen.